Am 1. und 2. Juni organisiert die Rosa-Luxemburg-Stiftung und Teile und Freunde des Instituts für Soziologie der Uni Jena zum zweiten Mal die Jena-Klassenkonferenz. Das ist eine Konferenz, wo es in verschiedenen Diskussionsbeiträgen darum gehen soll, den Begriff der Klasse zu aktualisieren, neue Perspektiven auf gegenwärtige Klassen auseinanderzuwerfen. Und Tilman, du bist an der Organisation dieser Klassenkonferenz beteiligt. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal ganz allgemein was dazu sagen, was es überhaupt bedeutet, Gesellschaft klassenanalytisch zu betrachten und was man sich dabei von der Kategorie der Klasse vielleicht auch gegenüber anderen Theoriemodellen verspricht. Ja, also ich glaube, da kann man einiges zu sagen. Also das Erste, was relativ ins Auge fällt oder relativ prägnant ist, ist halt wirklich, wir leben in einer Gesellschaft beziehungsweise in Gesellschaften, wo soziale Ungleichheiten stark ausgeprägt sind, weiterhin im globalen Maßstab inzwischen und wo diese sozialen Ungleichheiten relativ stark systemisch bedingt sind. Das heißt, es gibt nicht umsonst Macht- und Reichtumskonzentration. Und man kann sogar sagen, es gibt Leute, die systematisch davon leben, dass es anderen Leuten schlecht geht, beziehungsweise die systematisch davon leben, dass andere Leute für sie arbeiten. Und das ist ja eigentlich der zentrale Ausgangspunkt gewesen für die Klassentheorie des 18. und 19. Jahrhunderts dann vor allem, die nicht nur von Karl Marx entwickelt wurde. Nur, dass seit Mitte des 20. Jahrhunderts, seit dem Kalten Krieg ungefähr, der Begriff der Klasse in einigen Staaten zusehends ungebräuchlich geworden ist oder sogar diskreditiert ist. Da gibt es natürlich auch verschiedene soziale bzw. nationale Traditionen. Es ist so, dass man in England und Amerika relativ selbstverständlich von Klasse spricht, wenn auch nicht unbedingt im marxistischen Sinn, während das in Ländern wie Deutschland oder Frankreich eben eher unerwünscht ist. Und insofern ist halt unser insgesamtes Anliegen oder unser Grundanliegen, dass man wieder lernt, mit diesem Begriff theoretisch zu arbeiten, um dann eben tatsächlich emanzipatorische Bestrebungen verfolgen zu können, um überhaupt zu schauen zu können, wo sind denn eigentlich Macht- und Reichtumsasymmetrien in unserer Gesellschaft begründet, wie kann man sie verändern, verschieben oder tatsächlich zurückdrängen. Also das ist eigentlich das zentrale Anliegen. Und vielleicht noch ein ganz allgemeiner Begriff oder allgemeiner Ansatz zum Klassenbegriff. Es gibt gar nicht so viele brauchbare Konkurrenzbegriffe. Der älteste ist halt der der ständischen Vergesellschaftung. Das ist, dass man eben in seine soziale Position hineingeboren wird. Und bei dem ist es relativ klar, dass der irgendwann im 18. und 19. Jahrhundert obsolet wurde. Alles andere, was dann im 20. Jahrhundert entwickelt wurde, wie Schicht oder Milieu oder Status ist eben wesentlich weniger systematisch als der Klassenbegriff und deswegen auch theoretisch wesentlich weniger interessant. Ja, du hast jetzt schon so angedeutet, dass es sozusagen auch nicht überall sozusagen üblich ist, den Begriff der Klasse sozusagen zu benutzen. Und ich würde auch so ein bisschen konstatieren, dass es eigentlich auch innerhalb der Linken so ist. Also sowohl in der akademischen Linken als auch in einer bewegungsorientierten Linken als auch in der radikalen Linken, dass es da sozusagen auch immer wieder kontroverse Diskussionen darüber gibt, ob der Begriff der Klasse jetzt überhaupt tauglich ist für eine kritische Gesellschaftsanalyse. Und ich würde dann auch für die letzten Jahrzehnte eher konstatieren, dass man sich in der Linken von dem Begriff der Klasse irgendwie verabschiedet, also sowohl als eine brauchbare Kategorie als auch als einen positiven Anknüpfungspunkt. Und was glaubst du, was ist der Grund, dass hier der Begriff der Klasse nicht mehr als sinnvoll erscheint? Und warum ist es vielleicht so, dass, also wo ich auch sagen würde, so in den letzten Jahren wird es doch auch wieder eine attraktive Kategorie, warum sich das dann doch auch wieder verschiebt? Und warum denkst du halt, ist das jetzt, also genau, was würdest du sagen, warum ist das ein sinnvoller und brauchbarer Begriff heute? Also da gibt es diverse Begründungen dafür. Ich würde eine politische und eine theoretische Hauptbegründung dafür ansetzen, dass in den 70er Jahren oder in den letzten Jahrzehnten tatsächlich der Begriff der Klasse zusehends ungebräuchlich geworden ist. Das erste ist eben, er war eine Zeit lang zu erfolgreich und damit hat so eine Art Klassenreduktionismus gedroht. Also es gab immer wieder die Tendenz, alles auf ökonomisch bedingte Hauptwidersprüche herunterzubrechen. Alles, was es an Macht, Unterdrückung, Herrschaft, Ausbeutung, Ungleichheit gibt. Und da haben sich Leute zu Recht zur Wehr gesetzt und haben gesagt, nö, es gibt natürlich auch ethnisch bedingte Ungleichheiten und Ausbeutungen und Dinge dieser Art. Es gibt das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern. Es gibt jede Menge von Ausgrenzungen und Machtlinien in unserer Gesellschaft, die vom Klassenbegriff nicht adäquat ab gebildet werden. Und es gibt bei den Verwendern des Klassenbegriffs, gerade wenn sie orthodox marxistisch sind, eine Tendenz, entweder alles auf den Klassenbegriff zu reduzieren und zu sagen, der kann eigentlich alles erklären, oder zu sagen, alles andere ist eigentlich weniger wichtig. Die Frauen sollen mal ganz still sein mit ihrem Protest oder ihrer Emanzipationsanstrengung. Eigentlich sind es doch nur eh schon begüterte Mittelschichtsfrauen, die außerdem weiße Hautfarbe haben, die sich überhaupt feministisch engagieren. Also Zuschreibungen dieser Art bzw. Reduktionen dieser Art gab es, denke ich, schon jede Menge in den heißen Phasen der 60er und 70er Jahre, als der Marxismus eine Art Deutungsmacht in der Linken oder Deutungshegemonie in der Linken hatte. Und da haben sich die Leute radikal gegen gewehrt. Und gerade im Rahmen der Identitäts- oder Differenzpolitiken der 80er Jahre war da eben sehr stark die Idee, man sollte doch jetzt die Geschlechterdifferenzen, generell kulturell bedingte oder ethnisch kodierte Differenzen in den Vordergrund schieben. Und das hat sich auf eine interessante Weise verbunden eben mit einem theoretischen Antireduktionismus oder sogar Konstruktivismus. Das heißt, dass gesagt wurde, eigentlich müssen wir uns viel mehr auf unsere symbolischen Ordnungen konzentrieren oder die symbolischen Ordnungen unserer Gesellschaft konzentrieren, wenn wir sehen wollen, wie Macht funktioniert in unserer Gesellschaft. Beim Klassenbegriff scheint die Schwierigkeit zu sein, man hat eine Oberfläche, die ist irgendwie ideologisch. Und dann lauert in der Tiefe dahinter oder darunter die ökonomische Basis und die ökonomische Realität. Und diese Vereinfachung, diese tendenzielle Reduktion aufs Basisüberbauschema wollte man eben auch theoretisch verhindern. Und da gibt es eben gerade im französischen Poststrukturalismus, aber dann eben auch in der im Rest der westlichen Linken, der daran angeschlossen hat, eine ganz starke Tendenz zu sagen, wenn wir die soziale und symbolische Konstruktion unserer sozialen Ungleichheiten überhaupt verstehen wollen, ist der Klassenbegriff nicht mehr brauchbar. Und dagegen hat man dann eben, denke ich, in der jüngeren Vergangenheit, gerade auch nach dem weltweiten Triumph des Kapitalismus festgestellt, so unwichtig sind ökonomisch bedenkte Ungleichheiten anscheinend nicht in der Konstruktion sozialer Ungleichheiten insgesamt. Man kann nicht alles darauf zurückführen, aber man findet wenige Ungleichheiten, die nichts damit zu tun haben. Also schon die Rolle der Frau ist eben zentral damit verbunden in westlichen Gesellschaften, dass sie auf Reproduktionsarbeit tendenziell eingeschränkt wird. Und das heißt nicht, dass eben die Frau im klassischen Klassenbegriff schon besonders gut abgebildet wäre, aber man muss zumindest mit diesem Klassenbegriff kommunizieren, um Weiblichkeitskonstruktionen verstehen zu können. Ja, ich würde auch nochmal schauen, wie man jetzt vielleicht so die Relevanz und die Ambivalenz von dem Klassenbegriff auch noch ein bisschen theoriegeschichtlich einholen kann. Da ist ja sozusagen verbunden mit dem Begriff der Klasse, der das Proletariat auch ganz eng verknüpft. Und ich denke, man kann dann zunächst zu einem frühen marxistischen Diskurs so die Hoffnung sehen, dass es mit dem Proletariat ein Kollektivsubjekt gibt, das dazu befähigt ist, sozusagen die kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden. Und recht bald würde ich dann so auch mit diesen Begriffen Klasse an sich und Klasse für sich so auch eine gewisse Vorsicht in so einer Hoffnung erkennen, nämlich dass das Proletariat nicht per se so ein emanzipatorisches Subjekt ist, sondern dass es hierfür auch ein Bewusstsein nötig ist. Und für einen bestimmten Strang der marxistischen Theorie hat sich dann aber auch herausgestellt, dass der Status der Proletarität überhaupt nicht so ein Bewusstsein sicherstellt. Genau, und ich würde hier eben die kritische Theorie, die Frankfurter Schule, anführen, die eben nicht nur konstatiert hat, dass die bisherigen Versuche der proletarischen Revolution gescheitert sind, sondern auch, dass in Deutschland das Proletariat zu einem großen Teil in der faschistischen Massenbewegung aufgegangen ist. Und vor so einem Hintergrund wurde in Bezug auf das Proletariat dann auch problematisch, auch wenn man auch in den Kreisen natürlich trotzdem noch davon ausging, dass wir es mit einer Klassengesellschaft zu tun haben. Wie würdest du vor dem Hintergrund dieser historischen Erfahrung, also den gescheiterten Revolutionsanläufen einerseits und mit der Erfahrung im Nationalsozialismus, der ja auch revolutionäre Elemente hatte und wo auch zum Beispiel der Begriff der Arbeit ganz wichtig war, wie würdest du vor diesem Hintergrund mit dem Begriff des Proletariats umgehen? Ja, der Begriff des Proletariats ist natürlich nochmal extra interessant, weil man darin tatsächlich sehr lange die Trägerin oder das Kollektivsubjekt der Befreiung gesehen hat. Und es gibt ja auch beim frühen Marx fast verräterische Texte, wo er noch gar nicht ökonomisch anfängt zu analysieren und einfach sagt, die Leute, die in dieser Gesellschaft am wenigsten zu verlieren haben, die Leute, die radikal unterdrückt und ausgebeutet sind, sind die einzigen, die ein Interesse an allgemeiner Befreiung haben. Also es ist eigentlich eine sehr philosophische philosophische Konstruktion. Und auch diese Reflexion darauf, dass nicht alle Leute, die radikal unterdrückt sind, gleich ein Klassenbewusstsein haben, kommt ja schon sehr früh bei Marx. Nämlich seit der, nach der gescheiterten 48er-Revolution, wo übrigens auch schon größere Teile der radikal Unterdrückten, in dem Fall sehr viel die verarmte Landbevölkerung, aber eben auch das Subproletariat in den Städten, dazu beigetragen haben, eine Diktatur heranzuführen, nämlich von Napoleon Bonaparte. Also diese geschichtliche Bewegung ist bereits im Reflexionshorizont der marxischen Klassentheorie drin. Das verschärft sich aber trotzdem nochmal. In dem Moment, wo man nämlich sieht, dass Nationalismus erst und dann eben auch Faschismus tatsächlich eine unglaubliche Anziehungskraft ausübt auf Leute, bei denen man eigentlich sagt, die haben doch ein Interesse an radikaler Befreiung aufgrund ihrer sozialen Stellung. Also da muss man tatsächlich, denke ich, umdenken gegenüber traditionellen sozialistischen und dann spezifisch marxistischen Ansätzen und muss eben auch in Beziehung darauf reflektieren, es gibt wohl wirklich so etwas wie eine Eigenmächtigkeit symbolischer Ordnung. Das kann man gerade in Konstruktionen des Nationalismus sehr gut sehen, der nationalen Identität und dann natürlich auch des nationalen oder ethnischen oder rassischen Feindes. Also diese Konstruktionen sind erstmal symbolische Konstruktionen, die politisch zum Teil viel wirkmächtiger sind als Einsicht in die eigene sozioökonomische Lage. Erst wenn man das überhaupt in den Blick kriegt, ist man in der Lage, wieder linke Befreiungspotenziale zu organisieren. Und man muss vielleicht zwei Dinge klassentheoretisch dann ergänzen oder stärker machen. Das erste ist, es gibt natürlich auch soziale Lagen, die eben zur Unterdrückung der jeweils schlechter gestellten anderen prädisponieren. Und es gibt auch so etwas wie Klassenkampf von oben. Das heißt, es gibt Leute, die versuchen, sich in ihrer privilegierten Stellung an der Macht zu halten, indem sie mit spezifischen Gruppen der Unterprivilegierten Koalitionen schließen gegen andere Gruppen der Unterprivilegierten. Das ist auch was, was uns dann auf unserer Tagung in diesem Jahr besonders interessieren wird, dass eben Klassenkämpfe von oben sehr gut analysierbar sind und diese sind überhaupt nicht theoretisch notwendig verbunden mit einer klar an Klasse gebundenen Befreiungshoffnung. Das Einzige, was man, denke ich, wirklich festhalten sollte, ist, dass man sich überhaupt klar macht, wessen Privilegien, wessen Vorrechte, wessen Vorteile gegenüber anderen Gruppen auf dem Spiel stehen, wenn politische Kämpfe ablaufen. Und das ist dann eben eine Sache, die sich genauso gut entscheidet in Arbeiterkämpfen des 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel in Bildungskämpfen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Da geht es immer wieder um die Neuverteilung von Privilegien, Vorteilen, Nachteilen. Und es gibt eben Leute, die schaffen es, Deutungsmacht zu erringen und kluge Koalitionen zu schmieden. Und es gibt Leute, die eben entweder von diesen Koalitionen einfach ausgeschlossen sind und in den Status des radikal Unterdrückten gepresst werden. Oder es gibt Leute, die sich sozusagen übervorteilen lassen. Also da würde ich sagen, hat der Begriff der Ideologie auch weiterhin eine wichtige Bedeutung. Denn wenn die Arbeiterbevölkerung eben nur für die Zeit der Kriegswirtschaft einigermaßen mobilisiert und sinnvoll versorgt wird, ist das ja nichts, was ihren dauerhaften Interessen entspricht. Sondern es geht eben erstens sehr stark auf Kosten anderer, längerfristig aber auch auf ihre eigenen Kosten. Du hast jetzt schon gesagt, das Klassenkampf heute, würdest du sagen, das ist heute vor allem Klassenkampf von oben ein bisschen. Und genau, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie sich das ganz aktuell jetzt vielleicht darstellt. Also wie würdest du sagen, sehen Proletarisierungsprozesse heute aus im flexibilisierten Kapitalismus? Was gibt es da für Auseinandersetzungen? Was gibt es für Klassenzusammensetzungen? Inwiefern würdest du auch sagen, dass du in bestehenden Auseinandersetzungen und Kämpfen da auch Potenziale und Anknüpfungspunkte sehen würdest? Da gibt es ganz verschiedene und wir konzentrieren uns auf der Tagung ja auch nur auf sehr wenige davon, nämlich auf die, die man in Deutschland entdecken oder ablesen kann. Man muss generell, denke ich, in Betracht ziehen, dass wenn man global guckt, sehr viele klassische Formen von Klassenkämpfen auch wiederkehren oder im globalen Maßstab sich reproduzieren. Wenn man eben zum Beispiel schaut, wo wird eigentlich im Moment am meisten kapitalistischer Reichtum produziert, also in China oder in Russland oder in den Schwellenländern Südamerikas, dann sieht man auch, dass da sehr viel klassische Industriearbeit geleistet wird und auch sehr viel klassische Formen der Arbeiterorganisation wieder eine Rolle spielen. Also ich denke, das sollte man nicht aus dem Blick verlieren, wenn man überhaupt an Widerstands- und Befreiungspotenziale heute denkt. Das andere ist aber natürlich, dass neue Klassen in gewisser Weise hinzugekommen sind, beziehungsweise neue Gruppen, bei deren Klassen, über deren Klassenstatus erstmal keine große Klarheit besteht. Und das ist von der Arbeitsbeschreibung hier in den westlichen fortgeschrittenen Industrie- oder Postindustriegesellschaften am ehesten eben sowas wie Wissensarbeit im weitesten Sinne, wie Arbeit, die mit Dienstleistungen oder sogar Kreativität verbunden ist. Und wenn man vom Beschäftigungsverhältnis her guckt, ist es eben prekarisierte Arbeit, beziehungsweise auch Arbeit, die gar nicht mehr zum überhaupt jemand zum Verdienen des Lebensunterhalts eigentlich befähigt. Also diese Dinge sind, denke ich, wirklich zentral, dass eben auf der einen Seite sehr viel Arbeit in den Dienstleistungssektor rutscht und dass auf der anderen Seite Arbeitsverhältnisse prekarisiert werden und auch eben spezifiziert werden, entsichert werden. Auch da kann man dann wieder sagen, das läuft lange nicht so stark ab sozialstrukturell, wie es im öffentlichen Diskurs aufscheint. Es bildet aber natürlich neue symbolische Anknüpfungspunkte beziehungsweise auch neue organisatorische Schwierigkeiten. Also wenn Leute tatsächlich prekarisiert, vereinzelt in neuen Beschäftigungssektoren arbeiten, dann gibt es nicht mehr diese Traditionen einer kollektiven Vertretung, einer gewerkschaftlichen Organisation. Es gibt erst recht kein gemeinsames Arbeiterbewusstsein, sondern es gibt eher solche Prozesse, die Sie ja auch schon für die klassische Angestelltenkultur des 20. Jahrhunderts beschrieben worden sind, dass die Leute eben je einzeln das Gefühl haben, naja, ich gehöre doch irgendwie teilweise schon zur herrschenden oder deutungsbestimmenden Schicht. Ich habe es nur leider individuell noch nicht geschafft. Und es gibt relativ wenige Möglichkeiten, wie die Leute sich da organisieren können. Und es gibt diese Möglichkeiten natürlich erst recht nicht da, wo sozusagen die Leute einzeln ihrem Arbeitgeber gegenüberstehen oder einzeln einem anonymisierten Marktmechanismus gegenüberstehen. Also in all diesen Feldern würde man erstmal sagen, dass das Organisationspotenzial tendenziell zurückgegangen ist. Man kann auf der anderen Seite aber natürlich auch sagen, es gibt erstens eine sehr stark gestiegene kulturelle Organisationsfähigkeit, also sei es über neue Medien der Massenkommunikation, sei es auch über neue Prozesse der kulturellen Selbstbewusstwerdung, sowas wie im arabischen Raum im Moment, aber eben auch sowas wie durchaus türkische, migrantische Kulturen in deutschen Großstädten. Also da gibt es neue Organisationspotenziale. Und das andere ist eben, und das halte ich für ziemlich entscheidend, dass die Leute, die im Wissenssektor, im Dienstleistungssektor, im Kreativsektor tätig sind, sehr viel freiwillig produzieren und sehr viel produzieren aufgrund ihrer sozialen Vernetzung. Das heißt, es wird sehr viel in nicht kapitalistischer Organisation oder unter nicht kapitalistischen Bedingungen hervorgebracht. Und man kann das eigentlich auch schlecht verhindern. Der Kapitalismus muss sich einlassen mit der freien Software-Szene, mit kulturell anregenden Vierteln in den Großstädten, mit Dingen dieser Art. Und Leute wie Negri und Hart sagen, ja, das ist eigentlich, das ist der Keim von neuen Klassenorganisationen, beziehungsweise sie nennen es dann ja Multitude. Aber die Idee ist da eben tatsächlich, die Leute, die produktiv tätig sind, haben sich organisatorisch schon ein ganzes Stück emanzipiert von den kapitalistischen Unternehmen. Und da sind neue Befreiungspotenziale. Okay, genau. Du hast jetzt ganz am Anfang von der Frage schon gesagt, dass ihr sozusagen auch bei der Klassenkonferenz einen bestimmten Fokus setzt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was so jetzt so die primären Fragestellungen sind, die ihr diskutieren wollt, und vielleicht auch, was auf den einzelnen Panels dann diskutiert werden wird. Ja, also wir haben tatsächlich einen noch viel engeren Ansatzpunkt als alles eben geschilderte. Wir haben nämlich tatsächlich erstmal die Frage, sind eigentlich die sozialen Auseinandersetzungen, die im Moment stattfinden oder die im Moment Aufmerksamkeit auf sich ziehen, überhaupt gut als Klassenauseinandersetzungen zu beschreiben? Das heißt, es geht jetzt im Engeren darum, sind die Kämpfe, die sozialen Kämpfe, die man in Deutschland im Moment beobachten kann, eigentlich Klassenkämpfe? Wie gesagt, ich glaube, in anderen Gebieten der Welt kann man das ziemlich einfach sagen, dass es da um Klassenkämpfe geht. In Deutschland ist es gar nicht so einfach, und wir haben drei Fälle herausgenommen, bei denen es tatsächlich eben nicht so einfach ist. Also bei denen die Frage sozusagen offen ist in unterschiedlichem Maße. Und das ist eben ganz prominent wegen Stuttgart 21 und dann den baden-württembergischen Landtagswahlen Stuttgart als ein Ort. Und da geht es im weitesten Sinne um Umweltpolitik. und im näheren Sinne dann tatsächlich um die Verteidigung des eigenen Lebensraumes sozusagen, also die Orte, wo man sich lebensweltlich aufhält, von welchen Akteuren werden die eigentlich bestimmt. Es geht dann zweitens um Neukölln und da eben um eine Art reaktionären Klassenkampf, nämlich den Populismus von Sarrazin und die Debatten, die der ausgelöst hat. Also die Frage, gehören eigentlich migrantische Kulturen überhaupt zu uns und haben die gewisse Klassendefizite? Also sind die sozusagen so sozial strukturiert, dass sie die deutsche Normalbevölkerung runterziehen? Das ist der zweite Punkt und eben wie gesagt das Stichwort Neukölln. Wir verbinden das dann eben mit dem Großstichwort Migration. Und das dritte ist, glaube ich, auch als politisches Kernthema immer wieder ausgerufen worden in den letzten Jahren, das ist Bildungspolitik. Und da gab es in Hamburg im letzten Jahr diesen besonders interessanten Fall. Das ist einen relativ progressiven Vorstoß der damaligen schwarz-grünen Regierung gab, nämlich die Idee, wirklich mal wieder mehr Leute, mehr Kinder und Jugendliche länger gemeinsam lernen zu lassen. Und man wollte eben das klassische dreigegliederte Schulmodell, was ja eh kaum mehr funktioniert, ersetzen durch Stadtteilschulen, die auch alle zum Abitur führen und wo zumindest 6 Jahre lang die Kinder nicht getrennt werden. Und das hat ja dann zu einem Bürgerprotest und Bürgerbegehren geführt, wo man tatsächlich sagen kann, Bürger kann man doppelt lesen. Also klar, die Hamburger Bürgerschaft hat sich gewehrt, also die Leute, die in der Stadt überhaupt politisch berechtigt sind, aber es haben sich eben tatsächlich auch die bourgeoisen Leute hauptsächlich gewehrt, also die Leute, deren Kinder eben traditionell vom Gymnasium immer bevorteilt sind, privilegiert sind, die wollten nicht mit den sozial Benachteiligten ihre Kinder auf eine Schule schicken. Und sie haben sich durchgesetzt, wie übrigens in den letzten 50 Jahren immer in Deutschland. Also immer, wenn Gesamtschulen eingeführt werden sollten, immer, wenn gemeinsames Lernen ausgeweitet werden sollte, gab es irgendwelche Volksproteste, Bürgerproteste, Bürgerbegehren, die dazu geführt haben, dass sich die jeweiligen Landesregierungen mit ihren Vorstößen nicht durchgesetzt haben. Hamburg ist das letzte Beispiel in einer langen Reihe. Und wenn man das jetzt aufreihen sollte, sozusagen nach Klassenrelevanz, würde man sagen, bei Stuttgart ist am ehesten das zu beobachten, was früher mal in den 70er Jahren beschrieben wurde als Übergang von den Positionskämpfen zu den Sachkämpfen. Das heißt, die meisten Beobachter von Stuttgart sagen, hier geht es doch eigentlich nur noch um die Sache, hier geht es um den städtischen Lebensraum, hier geht es um die beste Form der Umwelt- und Verkehrspolitik, hier geht es vielleicht auch um politische Beteiligung, aber es geht nicht so stark um den sozialen Hintergrund der Leute, außer dass eben neue Bevölkerungsgruppen, eher bürgerliche Bevölkerungsgruppen, sich eingemischt haben. Dann würde man bei Neukölln sagen, 50-50, es hat einen Klassenanteil, insofern als eben tatsächlich Herr Sarrazin sehr stark geschimpft hat auf die Mütter, die kein anständiges Deutsch können und zu Hause sitzen, auf die Väter mit dem Gemüseladen, die ihren Söhnen auch nur das Arbeiten im Gemüseladen beibringen. Also tendenziell geht es da schon um Arbeitsweisen, um Kompetenzen und Qualifikationen. Und es hat insofern wird eigentlich der kulturelle Unterschied gleichzeitig klassifiziert, mit Klassensemantik auch teilaufgeladen. Und man würde sagen, bei diesen Bildungsfragen geht es relativ hauptsächlich um Klassendifferenzen, die dann gleichzeitig auch Statusdifferenzen sind und die fast was Ständisches haben, weil eben Privilegien über die Generationen weitergegeben werden. Aber man muss auch sagen, in Stuttgart werden auch Kämpfe geführt um verschiedene Formen bürgerlicher Politik. Diese Dominanz der Umweltthemen führt dazu, dass Klassenthemen tatsächlich in den Hintergrund gedrängt werden der politischen Debatte. Und man muss auch sagen, umgekehrt, das Bildungsthema hat natürlich auch sachliche Anteile und genauso gut hat dieses Migrationsthema Anteile, die im Klassenschema nicht aufgehen. Insofern ist in allen drei Teilen eigentlich die Diskussion relativ offen. Inwiefern sind die sozialen Kämpfe, die da geführt werden, auch Klassenkämpfe? Okay, genau. Darüber kann man dann also am 1. und 2. Juni bei der Klassenkonferenz in Jena diskutieren. Kannst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wo man weitere Informationen noch finden kann zu der Klassenkonferenz? Ja, wenn ich es noch auswendig weiß. Also auf jeden Fall auf den Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Die ganz genaue Internetadresse weiß ich nicht, aber die kann man sicher leicht rausfinden. Ansonsten werden wir in Jena selber auch Plakate und Faltblätter aushängen und auslegen. Also da wird man sich sehr schnell informieren können. Zeit und Ort kann ich ja einfach noch sagen. Das sind der 1. und der 2. Juni in den Rosensälen der Universität Jena. Also wer will, soll da hinkommen und wie gesagt, die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen stellt auf ihren Webseiten weitere Informationen zur Verfügung. Okay, dann danke für das Gespräch. Bitte.